Ansage 3. Der frische Markt bietet Ihnen auch heute wieder einige Überraschungen. Probieren Sie doch einmal unsere Fleisch- und Wurstwaren. Im Angebot Rindersteaks aus biologischer Herstellung. 500 Gramm, nur 9,99 Euro.